Servus, grüßt euch zur mittlerweile 6. Folge vom Freiraus-Podcast. Ich hoffe, ihr zählst noch eine... mit? Bitte? Du zählst noch mit? Ja, ich habe es gerade versucht. Ach so. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Der Benny ist natürlich auch wieder mit dabei. Aber nur noch diese Woche. Nächste Woche haben wir Benny-freie Zone im Podcast. Genau, ich muss leider gehen. Mein Visa wurde nicht verlängert. Ich muss wieder zurück. Nein, Spaß, ich fliege in Urlaub und ich wurde einfach jetzt aus der Sendung geworfen und ersetzt. Zumindest für nächste Woche. Ja, wir müssen dann noch Ersatz für dich finden, aber das wird eine andere überraschende Aufgabe. Ganz mal genau. Gucken, wen wir da auf der Straße auftreiben können, der dich da ja, dafür, anständig einsetzt. Dass wir einen besorgten Bürger einladen. Du meinst so jemand, der so dem Volk aufs Maul geschaut, mal so einen besorgten Pegida-Anhänger hier hinsetzen und vielleicht nochmal die Diskussion von letzte Woche aufleben lassen. Ja, richtig. Vielleicht sowas in der Art mal gucken. Naja, auf jeden Fall, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin nächste Woche nicht dabei. Aber der Torben wird euch bestimmt weiterhin super betreuen. Ja, ich denke, ich mache das noch auch ohne dich. Vielleicht wird es sogar schöner. Ja, vielleicht. Man hofft das. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja, diese Woche haben wir uns überlegt, dass wir erstmal ein Twix essen, bevor wir den Podcast aufzeichnen. Und uns ist aufgefallen, dass Twix in einer Plastikverpackung ist. Und dann haben wir uns so gedacht, warum ist denn heutzutage eigentlich alles in Plastik verpackt und alles zehnfach verpackt und haben uns überlegt, wir reden heute mal ein bisschen über die Wegwerfgesellschaft, genau, in der wir leben. Wir haben uns angeguckt, dass gerade bei Lebensmitteldiscountern die Sachen oft drei- oder viermal verpackt werden und da haben wir uns überlegt, wie könnte das eigentlich sein, dass das so billig ist, also dass man es einfach so machen kann. Ja, du bist eigentlich ja schon in der Thematik drin. Ja, richtig. Also der Grund, warum es anscheinend möglich ist, es scheint halt eben nicht teuer zu sein, die Sachen so einzupacken, ungeachtet davon, dass das, ich weiß nicht, bringt das überhaupt haltbarkeitsmäßig was? Oder ist es halt Portionierung einfach? Ich denke, das ist Portionierung und halt steril. Wenn du es in Plastik einpackst, kommen da keine Keime und Bakterien so durch. So, wenn ich mir manchmal angucke, was da so in Plastik eingepackt ist, mag ich das. Daran darfst du nicht immer das Billigste kaufen vom billigsten Discounter. Da sind wir, wie gesagt, auch beim Thema. Ja, also wie gesagt, ja. Es scheint ja billig zu sein, die Sachen so zu verpacken und trotzdem irgendwie, keine Ahnung, für, ich sag jetzt mal, einen Twix-Fake bei einschlägigen Discountern, irgendwie, weiß nicht, was kostet das da? 30 Cent? Keine Ahnung. Oder so? Und irgendwie, ich hab das Maxi-Pack mit 12 Stück gleich gekauft. Okay, aber gut. Du hast auch zu viel Geld, du hast das Original auch gekauft. Ja, natürlich. Aber dennoch hast du ja auch gesehen, irgendwie da war ja so eine große Plastikpackung drumherum, dann war da eine Pappe unten drunter und dann ist jedes einzelne nochmal verpackt, beziehungsweise zwei ja immer in einem, ein linkes und ein rechtes Twix, kennt der. Und ich frage mich, wie das überhaupt kostenmäßig möglich ist, das so zu verpacken, beziehungsweise wo der Sinn da ist. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat. Aber bevor wir uns jetzt hier darüber unterhalten haben, möchte ich noch auf eine andere Ansicht hinaus. Nämlich mir ist das hier in Europa eigentlich gar nicht so aufgefallen, dass eigentlich alles so in Plastik ist. Wo es mir aufgefallen ist, ist in Asien. Du kriegst zu jedem Scheiß, das du kaufst, eine Plastiktüte dazu. Ja, aber war ja hier bis vor kurzem eigentlich auch so. Also ich meine, jetzt gibt es ja irgendwie dieses Gesetz, dass es keine Gratis-Plastiktüten mehr gibt. Also du musst jetzt irgendwie, musst ja bei Aldi oder so zum Beispiel schon länger 15 Cent für die Tüte bezahlen. Finde ich auch, um ehrlich zu sein, in Ordnung, weil dann überlegt man sich als Konsument wenigstens mal, brauche ich die jetzt wirklich? Richtig. Oder nehme ich vielleicht doch zum Einkaufen einfach einen Rucksack oder den Jutebeutel mit, den ich danach nicht in die Tonne kloppe? Nee, ich meine auch solche Sachen wie bei Starbucks. Wenn du bei Starbucks einen Kaffee trinkst, kriegst du eine Plastiktüte dazu. Ja. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, warum brauchst du für einen Kaffeebecher aus Pappe eine Plastiktüte? Ja, wie gesagt, der Wert davon ist ja eh fragwürdig. Vor allem halt, wenn man es eben im nachhaltigen Aspekt sieht. Ich meine, man benutzt diese Tüte vielleicht, wie weit wohnen wir jetzt von unserem Supermarkt weg, 500 Meter. Im Endeffekt benutzt man sie dafür, um für 500 Meter Lebensmittel zu transportieren. Richtig. Die Tüte kostet in der Herstellung traurigerweise gar nichts, weil sie eben aus billigem Erdgas und Erdöl hergestellt wird und fast nichts kostet. Und du selber bist schon vorbildlich, wenn du die Tüte zweimal verwendest. Oder wenn kannst man sie... Kannst du schon sagen, boah, ich verwende die Tüte nachhaltig. Du verwendest sie nachhaltig, indem du sie zum Beispiel als Müllbeutel verwendest. Genau. Aber das größte Problem sind ja vor allem die Mülltüten oder Plastiktüten, die eben einfach dann auf der Straße rumfliegen, in irgendwelchen Wäldern rumhängen und keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre brauchen. Ich denke, jeder von uns hat schon mal eine Mülltüte aus dem Fenster geworfen. Ich meine, auf der Autobahn, wenn niemand hinter einem ist, machst du kurz Fenster auf, zack, Tüte raus. Ja, aber das ist ja das Problem. Also ich meine, dann kommt man halt irgendwann genau, das an der Autobahn lang und dann hängen die da und da fühlt sich niemand verantwortlich für, räumt auch niemand weg. Richtig. Und die liegen da dann halt Millionen Jahre. Aber genau das ist das Problem, weil halt jeder kostet ja nichts, die Tüte kannst du ja gleich schmeißen. Also ich meine, ich habe hier ein paar Zahlen, wenn man sich das mal vor Augen führt. Man verbraucht, also weltweiter Verbrauch von Plastiktüten in einem Jahr liegt zwischen 500 Milliarden und einer Billion. Also variiert. Die Zahl ist schon wieder, finde ich, so absurd. Man kann das irgendwie sich nicht so wirklich vorstellen. Nee. Das sind pro Sekunde 16.000 bis 32.000. Das kann ich mir immer noch nicht. Also das ist immer noch eine absurde Zahl. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass... Man kann ja dann auch anfangen, irgendwie diese ganzen Müllinseln, die es mittlerweile im Pazifik gibt, deren Größe ja darauf bemessen wird, dass sie so groß sein sollen wie ganz Texas. Und es ist einfach Müll, der im Pazifik in einem Strudel rumschwimmt und ja, so groß ist wie Texas. Dann kann man auch sagen, ja, ist das jetzt groß? Ja, schon, das ist einer der größten Bundesstaaten der USA. Genau. Aber es juckt halt niemanden, weil es schwimmt da ja im Meer rum. Nee, es juckt halt die Fische. Die Vögel, die da draufgehen. Ja. Diese Müllinsel könnt ihr mal nachschauen online. Das ist nicht so ganz cool. Es ist wirklich eine schwimmende Stadt aus Müll. Na, das Problem ist eigentlich, dass es nicht mal so komplett als Stadt gesehen werden kann oder als Insel, weil dann könnte man sie ja recht einfach abtragen und entfernen, sondern du kannst dir das ungefähr, also ich habe da irgendwie so einen Vergleich gelesen, wenn man irgendwie einen Liegestuhl hat, der einem in den Pool fällt, dann könnte man diesen Stuhl als Einzelteil ja extrem leicht aus diesem Pool rausholen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dieser Liegestuhl würde in 100 Millionen Teile zerfallen und du müsstest 100 Millionen Teile aus dem Pool rausholen, dann ist schon wesentlich schwieriger und vermutlich kriegst du es gar nicht hin, weil du eben irgendwas vergisst. Genau, und die Partikel da sind so klein, dass die von Fischen und Vögeln unbemerkt aufgenommen werden. Die verplastiken, ich weiß nicht, wie man das nennt, den Magen. Genau, der Fisch, die verstopfen einfach die Gedärme und Fische und sterben. Magen. Oder noch besser, du isst dann die Fische mit Plastik. Genau, das gab es auch schon. Das ist doch mal ein Nahrungskreislauf. Das sind richtig, aber dann wirst du wenigstens als Mensch derjenige, der das verursacht hat, kriegst du wenigstens dann am Ende auch nochmal was davon ab. Also ist es fair. Dafür, ja, eigentlich ist es fair, wenn du dann daran auch ersticken würdest, richtig, wenn man es ganz zynisch sieht. Ja, 1 Million Meerestiere sterben allein wegen Plastiktüten, wegen Einwegplastiktüten jährlich. Gab es nicht mal ganze Arten, die deswegen bedroht waren? Ja, also irgendwelche Wasserschildkröten und so haben da große Probleme mit. Die halt eben, also wie gesagt, das sammelt sich im Pazifik. Ich weiß gerade nicht genau, wie dieser Strudel heißt. In diesem Strudel, eben in der Umgebung dessen, befindet sich eben der meiste Müll, der in den Weltmeeren... Jegliche Tiere, die da ihr Habitat haben. Genau, haben da eben die größten Probleme. Ja, das ist klar. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Thema zurück. Also ich meine, du hast gesagt, wir sind noch recht vorbildlich, indem wir quasi die Tüte wenigstens dann nochmal als Mülltüte verwenden. Und oder halt irgendwie recyceln. Ja, aber Recycling ist ja, also die Frage ist ja, wenn man es jetzt in den Müll wirft, also wenn man die Plastiktüte wirklich in den Plastikmüll dann wirft und das dann auf die Deponie kommt, das hat ja auch dieses, also ihr kennt ja alle dieses Recyclingzeichen mit diesen drei grünen Pfeilen. Das heißt ja eigentlich, dass das Ding recycelt werden kann. Das Problem ist aber, dass es nicht gemacht wird, weil es einfach viel zu kostenaufwendig ist. Man könnte zum Beispiel eine PET-Flasche wieder als recyclingfähig betrachten und damit zum Beispiel Fasern für Teppiche, Fließjacken, Futtermaterial für Einkaufstaschen, wieder Getränkeflaschen daraus erstellen. Aber im Endeffekt wird die PET-Flasche, werden 13% der PET-Flaschen, die ihr wieder abgebt, werden nur wieder recycelt und wieder verwendet. Der Rest kommt auf die Deponie und wird dann eben wieder entsorgt. Ich meine, das ist ja auch klar. Es ist billiger, neue Sachen herzustellen, als jetzt hier das zu verbrennen, die Wirkstoffe zu trennen, was weiß ich, irgendwelche Wirkstoffzusammensetzungen dazu zu geben. Das kostet Arbeitskraft, kostet Zeit, kostet Produktion. So, wie viel zahlst du momentan für ein Barrel? Rohöl, 40, 45 Dollar. Ich weiß nicht, müsste dich jetzt anlügen. 16 Milliarden Liter gab es. Wir hatten sofort davon, aus wie viel? 16,3 Milliarden Liter Rohöl werden für 1 Billion Plastiktüten benötigt. So, das ist ein Wert von 13,7 Milliarden Dollar. So. Das heißt, die einzelne Plastiktüte kostet nichts. Ganz genau. Kostet nichts und verursacht extrem viel nachhaltigen Schaden. Und was geil ist, du kannst in den alten Plastikmüll, wenn du nicht verbrennst, was ja teuer ist, du verkaufst den. Schickst ihn rüber nach China oder nach Afrika. Und was machen die dann damit? Die recyceln den. Aber wieso ist es für die billiger? Also. Naja, die Arbeitskraft kostet da ja nichts. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass der Herstellungsprozess ist von einer neuen Plastiktüte ist ja wesentlich kostengünstiger, aus dem Erdöl eben das herzustellen, die Kunststoffe zu generieren. Nein, ich rede nicht davon, dass die das Recyceln und wieder Plastik zu gewinnen, sondern die Waren werden nach China geschickt, um da günstiger vernichtet zu werden. Ach so, also im also Endeffekt du musst dann die China Deponien nicht, machen dann, also genau, chinesische Mülldeponien. Genau, die kümmern sich dann halt drum. Genau, weil du musst keine Arbeitsschutzgesetze beachten, musst keine Umweltauflagen beachten, also nicht so viele wie... Kannst schön die Ozonschicht damit kaputt genau schießen. Ja, es gibt noch heftigere Sachen. Also die PET-Flasche, sehe ich gerade in der Statistik, die ich vorliegen habe, ist eigentlich noch die am besten wiederverwertetste, also besten recycelste ja, Kunststoffware. Gibt zum Beispiel starre Verpackungen, wie zum Beispiel Blister oder Doppelschalenpackungen. Also Blister sind ja diese Teile, wo die Tabletten drin sind. Ja, ja. Und unter 1% von diesen Plastikverpackungen werden einfach recycelt. Was ich mir so frage, was macht man mit Waschmittelverpackungen? Die werden doch einfach nur verbrannt, oder? Ja, weil im Endeffekt, also, wahrscheinlich musst du die wieder reinigen und es wäre dann nochmal aufwendiger und wieder stressiger. Und so pumpst du dann lieber das schädliche Waschmittel nochmal einfach zusätzlich in die Ozonschicht und sagst, boah, fuck off. Die Sache ist ja zum Beispiel auch, also du kommst ja nicht nur an den Punkt, wie jetzt bei der Plastik, bei der Plastiktüte. Die Plastiktüte ist ein Einwegprodukt im Endeffekt. Eigentlich ist ja. Aber die Frage ist, ob das ein Einwegprodukt sein muss. Genau, da bist du ja, du kannst es ja ganz einfach substituieren durch eben nicht Einwegprodukt. Genau. Der Jutebeutel, der ist stabiler, da kannst du mehr reinpacken, bevor er reißt. Jeder kennt das, man läuft vom Einkaufen heim, die Plastiktüte reißt, die Sahne platzt, ist nicht mal ein qualitativ hochwertiges Produkt, ist halt einfach nur billig, weil es irgendwann mal aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen, ich weiß nicht, warum wurde sie eingeführt, war es ein Status? War halt günstig. War halt günstig, weil viel Erdöl da ist. Ganz das heißt, genau. Im Prinzip ist ja auch ein auslaufendes Produkt, weil es wäre ja jetzt naiv zu sagen, wir haben noch immer mega viel Erdöl. Jeder weiß, dass die Erdölressourcen hinlängig sind. Und ja. Du weißt doch, das Erdöl ist unendlich und die Erde ist eine Scheibe. Und deshalb muss man mittlerweile auch so Sachen wie Fracking betreiben, die Umwelt komplett zerlegen, um weiter an Erdgas zu kommen, zum Beispiel. Aber es hat den USA geholfen, nahezu ölautark zu werden. Und ich glaube, USA ist wieder der drittgrößte oder viertgrößte Erdölproduzent. Ja, Kanada ist ganz vorne, weil die haben diesen Ölsand, diesen. Genau, genau. Und da kann man auch wohl ganz gut fracken. Aber das ist wirklich zynisch, wenn du ganz gut fracken. Ja, aber in den USA gibt es auch jetzt, also das ist schon wieder rückläufig mit dem Fracking, weil halt eben auch viele Ärzte, also das Fracking läuft ja so ab, du pumpst Wasser und ein Chemiegemisch durch Rohre, durch diese Kalkplatten und sonstige, ich weiß nicht, welche Platten das jetzt Schiefer, genau. Schiefernplatten, ja. Genau, so heißt das. Durch diese Schiefernplatten und durch diese Chemikalie platzen dann diese genau Schiefernplatten und dann entströmt ein Gas, dieses genau Schieferngas. Und das wird dann quasi abgesaugt. Und diese Chemikalienmischung, die man mit dem Wasser in diese Rohre pumpt, wird seit Jahren versuchen, Ärzte eben rauszufinden, was da drin ist, um auch eben zu schauen, ist das für die Arbeiter gefährlich, ist das fürs Grundwasser gefährlich und so weiter. Natürlich aber sind die Erdöle in den Firmen daran interessiert, dass das nicht rauskommt. Also die Mischung genau ist unbekannt, genau, was sie da reinpumpen. Und es gibt schon genug Leute, die massive Trinkwasserverunreinigungen eben in ihrem Trinkwasser haben, in der Nähe von eines Fracking-Gebiets. Gibt es ja auf YouTube ja wichtige bzw. witzige Videos. Unabhängig dazu davon, dass dann noch eben so Folgen dazukommen, wie Erdrutsche oder ja. Ja. Alles Weitere, was damit noch... Also die Natur wird dadurch nicht unbedingt wenig angetrieben. Und das ist ja das, also wir haben ja gerade gesehen, dass die Plastiktüte an sich billig ist in der Herstellung, aber die Kosten, die mit der Plastiktüte verbunden sind, sind ja nicht nur die Herstellungskosten, sondern genau eigentlich diese ganzen Folgekosten. Was machen wir mit dem Müll? Also wir können sie anscheinend nicht wiederverwerten, unter 1% wird wiederverwertet. Dann was machen wir mit denen, die dann da rumliegen und einfach nur Müll sind, kosten auch Geld, schwimmen im Meer rum, bringen Tiere um, das sind ja alles Kosten, die man auch berechnen kann. Arten, die sterben, Kunststoffe verursachen Krebs. Ja, natürlich, aber ich sag mal wieder ganz zynisch, was interessiert das uns, ne? Weil wir sind nachher tot, die nächste Generation muss zahlen und wir sind da ja fein raus. Wir können konsumieren und unsere Kinder oder Enkel müssen dann dafür zahlen. Das ist ja das, was eigentlich diese komplette Wegwerfgesellschaft eigentlich genau. Ja, am Laufen hält, dieses Kurzfristige. Man quatschen denkt, okay, wir vielleicht nochmal, ich lasse dich zuerst ausreden. Ja, also ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinaus, dass es eben sehr kurzfristig ist, zu sagen, die Plastiktüte ist halt eben günstig, weil sie, wie wir ja gerade gesagt haben, eben nachhaltig Schäden in der Natur, auch am Menschen und so weiter verursacht, was eben auch mit Kosten verbunden ist, geschweige denn eben die moralische Ebene oder die Umweltebene zu betrachten. Und diese neoliberale Konsumgesellschaft ist ja einfach dauerhaft kurzfristig getrimmt. Aber jetzt, bevor ich weiterrede, nochmal kurz zurück zu dir. Ja, eben, das ist halt die Frage. Wenn du, was heißt Frage, das ist ja eben das Problem. Der ganze Neoliberalismus lebt ja eigentlich dadurch, dass du immer mehr, immer besser, immer höherwertiger konsumierst. Das ist ja der Antriebsmotor vom gesamten Marktsystem, dass du konsumierst. Genau. Und aus den Gewinnen investierst du, um mehr Gewinn zu erzeugen, um mehr zu konsumieren, um mehr zu... Das wird auf lange Zeit nicht funktionieren, sag ich mal. Das Problem ist ja einfach nur, dass es gibt genug Produktdesigner, das ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, die sagen, wir werden dazu angehalten, ein Produkt so zu designen, dass es gar nicht für immer hält. Genau. Es wäre möglich, beispielsweise eine elektrische Zahnbürste zu designen, die ja auch aus Kunststoff besteht, genau, die etwas mehr kostet und aber für immer halten würde. Aber eben die Wirtschaft hat, sobald diese Transaktion, dass ihr Geld für diese elektrische Zahnbürste bezahlt, danach ist ja der Wert für die Wirtschaft dahin, weil euer Geld ist reingepumpt in die Wirtschaft. Und wie lange ihr das Ding jetzt nutzt, ja, umso länger, umso schlechter eigentlich, weil ihr kauft euch vorher keine neue mehr. Und für mich als Unternehmen macht es Sinn, die Produkte so zu konstruieren, dass ich dazu angehalten werde, regelmäßig neue Produkte zu kaufen. Aber das ist ja logischerweise. Aber das ist ja ein mehr als perverser Gedanke, weil wie gesagt, wir denken, Denkweise, dass wir irgendwie auf Ressourcen sitzen, die unendlich sind und jeder muss alle 2 Jahre ein neues Auto haben, weil das andere kaputt geht und ja, als weiter, damit der Kreislauf läuft. Es hat ja irgendwie natürlich so ein bisschen was von Schweinemast so. Also das ist so genau das, ja. Weil also wenn man sich das mal so vorstellt, dass die Menschheit eigentlich ein Stall voll Schweinen ist. Man bekommt das Fraß in den Trog geworfen, genau, und frisst das so lange, bekommt irgendwie seine Scheiße weggemacht im Sinne von unserem Müll, der im Pazifik rumschwimmt. Und ja, das geht so lange weiter, bis wir irgendwann daran zugrunde gehen, indem wir an Fettleibigkeit sterben. Oder ja, wie das Schwein auch, nur dass wir nicht geschlachtet werden. Ist das jetzt eine Lösung, ja? Ja. Dass wir alle uns vegan ernähren sollten, weil dann wir weniger fettleibig sind. Nee, aber bevor wir jetzt noch mehr weiter über die Plastiktüten oder über hohe moralische Wertsätze sprechen. Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man es nur auf Plastiktüten spricht. Also ich glaube, das Paradebeispiel sind ja jegliche Elektronikgegenstände. Sei es jetzt Computer, Laptops, Fernseher, Handys, gerade Handys. Die ganzen Bestandteile im Handy, seltenen Erden, Gold, Silber, irgendwelche Kunststoffverbindungen, irgendwelche Metallverbindungen, die könnte man ja alle recyceln. Wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, es steht drauf, kann recycelt werden. Ja, die Sache ist halt... Wird halt nicht gemacht. Die Anreize sind halt einfach nicht da, weil es ist einfach... Also solange das billige Plastik billig bleibt, wo ist der Anreiz für den Konsumenten und für den Hersteller, daran was zu ändern? Ich meine, man könnte das ändern, indem eben die Ölpreise so hoch wären oder das Erdöl irgendwann alle wäre, dass sich das nicht mehr lohnen würde, die herzustellen. Dann würde man vielleicht darauf kommen, irgendwie Tüten zu designen, die recycelt werden können, und zwar genau, zu 100%, oder die sich zumindest innerhalb von wenigen Jahren auflösen. Beispielsweise, genau, es gibt ja zum Beispiel diese Müllbeutel für Biomüll, die aus, ich glaube, Reis- oder Maisstärke sind, diese Biobeutel, und die lösen sich halt auf dem Komposthaufen einfach genauso auf wie ein Apfel. Und ich meine, die Sachen gibt es ja, aber der Anreiz fehlt halt einfach, weil als Konsument hast du keine Wahl, weil du hast im Prinzip, eben, du bist ja darauf aus, immer was Billiges zu kaufen. Selbst wenn du nicht, selbst wenn du nicht mehr einkaufen willst, sondern zum Beispiel deine alte Kleidung loswerden willst und du packst sie in die Kleiderspende, da vom Roten Kreuz, ich weiß nicht, wer die alles einsammelt, aber ich meine, jeder von euch, weiß, wie die Teile aussehen oder wo du Schuhe spenden kannst. Die ganzen Organisationen halten inzwischen so viel Kleiderspenden, dass die Kleider irgendwo nach Afrika hin verkaufen. Deshalb, also wenn sie es wenigstens normal weitergeben würden, wäre es ja in Ordnung. Aber wenn sie es halt weiterverkaufen, gut, ich weiß nicht, ob sie da bereichern sich da. Nein, also. Aber halt so, dass sie ihre Transportkosten wahrscheinlich decken, oder? Oder? Ja, halt die Transportkosten decken, die sparen Lagerplatz dadurch. Also ich denke, sicherlich ist Profit dahinter, aber die versuchen. Also die verkaufen jetzt nicht, weil sie haben, boah, wie hier kommen wir günstiger an Kleidung und wir werden mega die Millionen machen, sondern halt, du, wir haben zu viel, lass es mal irgendwie loswerden. Ich finde irgendwie diese Diskussion, die wir bis jetzt geführt haben, oder diese Darstellung, die wir bis jetzt rausgefunden haben, finde ich, lässt sich eigentlich an einem Paradox ganz gut aufzeigen. Und zwar eigentlich an dem Wort billig. Also ich meine, jeder kennt zum Beispiel das Wort billig Einmal als eben Preisangabe. Wir möchten billige Sachen kaufen. Man freut sich, wenn das MacBook billiger wird. Man freut sich, wenn das Schnitzel nur noch 1 Euro kostet im Supermarkt. Aber auf der anderen Seite ist das billig auch ein Schimpfwort, in dem, dass man sagt, hey, was ist denn das für ein billiges Getränk oder was ist denn das für ein billiges Schnitzel? Im Sinne von, das schmeckt schlecht, das hat eine schlechte Qualität. Genau. Also eigentlich ist es ein Paradox. Wir wollen billig im Sinne von wenig zahlen, aber mehr Qualität. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal verstehen. Das geht halt einfach nicht. Also man muss bereit sein, für eine gewisse Qualität und eine lange Lebensdauer von einem Produkt dann auch mehr zu zahlen. Aber die Wirtschaft hat halt eben kein Interesse daran, weil wie wir bereits dargelegt haben, wenn die Zahnbürste halt 3-4 Euro mehr kostet, aber dafür für immer hält, ist es langfristig für die Wirtschaft ein geringerer Gewinn, als wenn du dir alle 2 Jahre eine neue kaufen musst und halt immer wieder 30 Euro ausgibst für die Zahnbürste. Und solange da irgendwie kein Wandel stattfindet, den man ja beispielsweise, also ich weiß nicht, willst du noch kurz vielleicht was sagen, bevor ich mir den Mund hier wieder fusselig rede? Ja, es ist halt wirklich so, wir möchten alle das billige MacBook haben, aber dafür zahlen, also wir wollen nicht, dass es billig aussieht. Die billige Aldi-Uhr, die Uhr für 4,95 ist kacke, aber 4,95 für eine Uhr, also das ist schon... Ja, du freust dich an der Kasse, genau. Boah, die hat nur einen 5er gekostet, aber wenn sie dann nach 2 Wochen kaputt ist... Genau, sagst du, boah, was ist denn mit Scheiß? So einen Scheiß kaufe ich nie wieder. Und das Problem ist ja, dass die ganzen Luxusmarken ja auch nicht andere Qualität verkaufen. Zum Beispiel ein maßgeschneidertes, also ein Jackett, wird in Rumänien hergestellt für 50 Euro. Und da lässt dann sowohl der Billig-Discounter fertigen, als auch bekannte Markennamen wie Hugo Boss zum Beispiel. Und es wird dann halt im Billig-Discounter für, was weiß ich, für 80 Euro verkauft und bei Hugo Boss halt eben für, keine Ahnung, wie viel zahlst du für ein Jackett bei Hugo Boss? 400 Euro? Ja, sicherlich. Also auf jeden Fall mehr als genug. Was dann natürlich auch wieder die Frage ist, ob das dann die Qualität wieder widerspiegelt. Also wie gesagt, also, das kommt von der gleichen Fabrik, ja, wo links Discount genäht wird und rechts Marke. Eben, deshalb also, sage ich ja, deshalb ist die Frage, da wird die Qualität dann durch die Sticknadel bestimmt, wo dann genau, Hugo Boss draufsteht. Genau. Statt und das verunsichert ja dich als Kunde, weil du nicht darauf, dieser Zusammenhang gibt es einfach nicht mehr zwischen Qualität und hohem Preis. Ja. Jeder möchte das neue iPhone haben. Inzwischen weiß jeder, dass das iPhone einen Materialwert hat von 60, 70, 80 Dollar. Ja, und wenn überhaupt, ich glaube, es war sogar geringer, aber es geht eigentlich darum, dass da hinten dieser Apfel drauf ist. Genau. Und dass man sagen kann, ich habe ein iPhone, das ist von Apple. Auch ob man kann sich da jetzt drüber streiten. Ich denke, das ist hinlänglich bewiesen, dass es für das Geld, was das iPhone kostet, ein Produkt gibt, was von der Hardware her zum Beispiel wesentlich richtig günstiger zu kaufen wäre und dieselben Standards erfüllt. Aber ja, ich würde an dem Punkt kurz vielleicht die Problembeschreibung mal abschließen und vielleicht mal so ein bisschen, also nicht nur, dass wir hier so diabolisch sitzen und sagen, alles ist scheiße, das läuft alles gar nicht. Es gibt ja mittlerweile schon echt tolle Ansätze, die auch gegen diese alte Wirtschaftsordnung vorgehen, durch diese Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Löst sich ja doch im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren schon auf. Also der Ansatz, den ich immer sehr gut finde, den ich auch echt lobenswert finde und auch selbst gut nachvollziehen kann, ist dieser Ansatz der Shared Economy. Es geht nämlich, eigentlich geht es ja einem Menschen nicht darum, dass er unbedingt Sachen besitzen muss. Also Shared Economy legt eben Wert darauf, dass man Zugang zu gewissen Sachen hat, sie aber nicht unbedingt besitzen muss. Jeder von euch hat mit Sicherheit Lust, irgendwie mal eine Woche an einem Strandhaus in Mallorca zu sitzen, eine Riesenvilla, will aber nicht dafür unbedingt jetzt 2 Millionen Euro in die Hand nehmen, um sich dieses Haus zu kaufen, um da eine Woche zu sein, sondern nein, dann fährt man halt eben eine Woche in den Urlaub, zahlt diese Miete oder die Urlaubsgebühr dafür und hat dann eben das Erlebnis für die eine Woche, muss aber eben das Haus nicht wirklich besitzen, sondern hat halt eben ein Teilhaberecht. Genauso wie man kann sich Autos ausleihen für einen Tag, fährt man einen Tag mal einen Lamborghini. In der Familienplanung wäre der dann hinderlich und trotzdem kostet er viel Geld, aber jeder würde es vielleicht mal machen wollen. Du hast dich heute nicht so viel mit Menschen unterhalten, oder? Du hörst halt so gerne so lange Monologe, oder? Ja, ich... Such dir mal ein paar Freunde, such dir mal ein Hobby, trink mal nicht immer bis morgens um 5. Ja, das, aber das ist für mich ein schönes Thema. Ich weiß nicht, interessiert mich persönlich sehr gerne. Ja. Deshalb habe ich dir vielleicht in dieser Episode ein bisschen das Wort weggenommen. Ja, es tut mir leid, wenn du das so empfunden hast. Wir nennen es jetzt einfach Torbens Monolog. Und dann... Meinst du, damit steht der Episodentitel dann auch schon? Episodentitel steht fest und wir machen dann noch so ein Bild von dir auf dem Podcast und wir meinen, ich erzähle aus meinem Leben. Ja, und aber guck mal, wir haben doch noch ein bisschen Luft. Also du kannst dich ja auch gerne nochmal dazu äußern. Also oder kennst du zum Beispiel noch andere Ansätze, die du sehr positiv findest? Die Sache ist halt, diese Shared Economy ist halt auch wieder so eine Zickmühle, weil es sich am eigentlichen Problem, also es ändert nicht das eigentliche Problem. Du teilst dir halt Sachen, aber du teilst dir immer noch den, was weiß ich, den Jaguar. Mhm. Also es ändert nicht die Sache, wie die Produkte hergestellt werden. Also, sondern nur die Art, wie mit den Produkten umgegangen wird. Genau. Und das eigentliche Problem ist ja, dass diese Produkte so günstig wie möglich hergestellt werden und so hergestellt werden, dass sie sich selbst verbrauchen. Aber du hättest ja zum Beispiel, also du müsstest die ja zum Beispiel nicht mehr so oft herstellen. Also weil, wenn nicht jeder zum Beispiel jetzt den Jaguar besitzt, mhm. oder ich finde das Beispiel von der Villa in Mallorca vielleicht ein bisschen eingängiger, du musst dieses Haus nicht für 200 Menschen, die da im Jahr im Urlaub sind, 200 Mal bauen, sondern du baust es halt einmal und jeder ist dann halt eben 3-4 Tage dort. So weißt du, das ist ja eben die Effizienz darin. Aber was ich, also die und Gefahr, die ich dabei sehe, ist es dann nicht so, dass dann die Unternehmen, wenn sie das wissen, dass sie die Produkte noch billiger bauen? Das heißt, dass du dann 200 Mal im Jahr dann die neue Villa bauen musst, weil die Produkte noch billiger werden, dass noch versucht wird, noch mehr einzusparen? Du meinst, weil der Anreiz dann wäre, da wir könnten das ja auch 200 Mal verkaufen, ganz so genau. Nach dem Motto. Wenn du Shared Economy baust und die Firmen wissen das ja. Die Frage ist halt, du hast ja nicht 200 Mal die finanziellen Möglichkeiten. Die Leute können sich das ja nicht leisten. Also von den 200 Leuten können sich dann vielleicht 5 eigentlich diese Villa leisten zu besitzen. Mhm. Können sich aber den Urlaub durchaus leisten dort eine Woche. Aber eben nicht 2 Millionen für ein Haus auszugeben. Und dadurch würden die ja komplett wegbrechen. Und so hast du ja quasi eigentlich eine Konsumentendiskriminierung, also Preisdiskriminierung, du grast eigentlich mehr vom Markt ab, weil die Leute, die eigentlich finanziell nicht in der Lage wären, dieses Produkt sich zu leisten, können es dadurch. Aber das Geld kommt ja nicht bei den Firmen an. Also deswegen sehe ich für mich, also ich als Firma, der Eigentümer, der das Haus halt eben gebaut hat zum Beispiel. Also für mich als Firma würde ich das logisch sehen, wenn ich weiß, okay, die Leute fangen an zu teilen, baue ich die Produkte nochmal billiger, weil bevor sie sich teilen und ich gar nichts an den Einnahmen habe ich lieber nochmal 2-3 Käufer mehr, als dass ich den Gewinn auf die Hauseigentümer verlagere. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das wäre jetzt mein Ansatz. Also ich würde dir jetzt dann auch weiter widersprechen beim Beispiel des Hauses zum Beispiel, weil, wie gesagt, der Platz ist ja auch begrenzt und die Ressourcen und so weiter. Ja, klar. Aber das bei Haus anderen ist Produkten. Sind vielleicht falsch, aber beim Auto zum Beispiel. Ja, oder auch bei dem Produkt, über das wir heute viel gesprochen haben, über die Plastiktüte. Mhm. Ich meine, man würde sich ja keine Plastiktüte teilen. Die Shared Economy würde ja nicht da bei einer Plastiktüte ansetzen und behebt daher auch nicht das Problem, über das wir eingänglich gesprochen haben. Aber es ist halt eben ein Ansatz für, sage ich mal, andere Produkte oder für gewisse Produkte eben eine Lösung anzubieten, dass man weniger Ressourcen braucht und dahingehend effizienter ist und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Richtig. Die Moral von der heutigen Geschichte, wir wissen es nicht. Ja, und ich rede sehr gerne über das Thema. Und du redest sehr viel vor allem. Du musst dir mal ein paar Freunde suchen. Außerhalb ich hab doch dich. Ich merke das, wie sehr du mich wertschätzt. Na Leute, wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Schreibt uns wie immer all eure Meinungen und Kommentare auf Twitter @frei_raus und via Mail freirauspodcast@gmail.com. Ich freue mich jedes Mal, wenn du das so flüssig... Und denkt bitte daran. Beim nächsten Mal Plastiktüten kaufen, vielleicht einmal mehr den Rucksack mitnehmen. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.